3e. Es geht um Folgendes. Ich möchte ein Startup gründen. Ich hätte gern Informationen zur Gründungsberatung. Der Grund meines Anrufs ist, dass ich ein Startup gründen möchte. Ich würde gern wissen, ob ich einen Finanzierungsplan brauche. Könnten Sie mir sagen, wie viel die Erstberatung kostet? Mich würde interessieren, wie die Beratung abläuft. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Sie richtig verstanden habe. Könnten Sie das bitte wiederholen? Also, dann verbleiben wir so. Ich rufe später nochmal an. Also, ich habe mir jetzt notiert: Produktportfolio und Finanzierungsplan.